Smooth Sailing, dieser Titel von Leon Bridges. Sie sind im Kompressor hier im Deutschlandradio Kultur. WikiLeaks bezahlt neuerdings Geheimnisverräter. Auf der Seite der Enthüllungsplattform wird dazu aufgerufen, Insider-Infos über TTIP zu verbreiten. Das transatlantische Freihandelsabkommen also, das viel kritisierte. Und in einem Erklärvideo auf der Seite heißt es: WikiLeaks is raising a 100.000 Euro reward for Europe's most wanted secret. The Transatlantic Trade and Investment Partnership. Per Crowdfunding 100.000 Euro Belohnung sollen da gesammelt werden für geheime Informationen über TTIP. Mittlerweile haben sich Prominente wie der frühere griechische Finanzminister Yannis Varoufakis da angeschlossen oder auch der US-Journalist Glenn Greenwald diesem Aufruf. Und wir sprechen jetzt mit dem Investigativjournalisten John Götz über dieses unmoralische Angebot. Er ist Mitglied im Rechercheverband von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Ich grüße Sie. Ja, guten Tag. Herr Götz, Informationen gegen Belohnung, ist das noch Whistleblowing? Nein, am Ende geht es darum, stimmen die Informationen, sind die Unterlagen echt, also können wir die Unterlagen korrekt prüfen und sehen, ob das tatsächlich diese TTIP-Verträge sind. Also am Ende für den Journalismus geht es darum, stimmt das, was wir bekommen? Aber mir geht es jetzt weniger um den Journalismus als um den Vorgang des Whistleblowing. Ist der nicht moralisch fragwürdig, wenn er gegen Bezahlung stattfindet? Naja, ich meine, ich bin als Journalist hier und ich kann nur sagen, also ich bringe in der Zeitung oder ich bringe in der ARD Informationen, die wir verifizieren können und die neu ist und die wichtig ist. Ne? Und von welcher Quelle auch immer es kommt. Also man hat immer wieder Quellen, die allerlei verschiedene Motive haben. Also wenn jemand von der Bundesregierung uns Informationen gibt, die haben auch unterschiedliche Motive, warum die das tun. Aber Ihnen ist dabei egal, ob derjenige vielleicht bestochen wurde? Na, was heißt bestochen? Also bestochen ist ein heimlicher Vorgang, also sozusagen, die intransparent gemacht wird. Also sozusagen, also hier sehe ich schon was anderes. Crowdsourcing, Crowdfunding heißt, dass es sozusagen eine breitere, öffentliche, transparente Vorgang, was ein Whistleblower im Prinzip klar macht, dass er auch finanzielle Unterstützung bekommt im Fall von juristischen Problemen, im Fall von, wie er mit der Öffentlichkeit umgeht. Davon ist aber zunächst mal ja nicht die Rede. Also gerade auch in diesem Trailer, oder in diesem Video, was wir eben kurz im Ausschnitt gehört haben, das ist ja schon eine ziemlich reißerische Aufmachung. Also 100.000 dafür, dass Informationen besorgt werden, auf welche Weise auch immer, könnte man ergänzen. Also dieses, was Sie da eben angesprochen haben, das kommt ja so nicht rüber. Also ein Whistleblower soll in dem Fall schon animiert werden. Also jemand soll animiert werden, Geheimnisse eben über TTIP preiszugeben und er kann darauf zählen, dass er irgendwie in den Genuss dieses Geldes kommt. Also ich verstehe, also ich habe da mit WikiLeaks darüber gesprochen, also mit mehreren diese Woche, und ich verstehe eigentlich, dass das Geld eher für die Betreuung bzw. juristische Betreuung von einem Whistleblower. Das ist auf jeden Fall nicht so, wie es rüberkommt. Also wenn man das wirklich in den Medien auch verfolgt, wie das aufgenommen wird. Aber unabhängig davon, also Whistleblower wie Edward Snowden etwa, Bradley Manning, andere, die als Helden gelten, die haben auch immer gesagt, es geht ihnen nicht ums Geld, sondern die treten uneigennützig für die gute Sache ein. Ich meine, faszinierend hier ist, dass wir reden eigentlich über einen Vertrag, so ein Treaty, ein Abkommen zwischen 12 Ländern, die uns alle radikal, unsere Leben radikal beeinflussen wird. Es ist so, dass jetzt Abgeordnete der US-Kongress oder der Bundestag dürfen diese Vertrag nur unter Aufsicht lesen, die dürfen es nicht mitnehmen. Dieser Vertrag, was unsere Zukunft beeinflusst, ist nicht öffentlich. Und die Frage, da ist sozusagen im Prinzip, was ist wichtiger, dass Geld gesammelt wird für einen Whistleblower oder dass wir diesen Vertrag lesen. Also diesen Vertrag halte ich für ganz bedeutend, dass die Öffentlichkeit davon erfährt. Klar, aber man kann natürlich auch die Frage stellen, ob man nicht einen Whistleblower auch ohne Geld motiviert werden kann. Also genau, also die Frage kann man auf jeden Fall stellen und Sie stellen es immer wieder. Die Frage ist nur, also ist das in sich verwerflich? Also Sie meinen ja. Sie meinen nein. Ich meine, stimmt die Information? Wenn wir zum Beispiel diesen Vertrag bekommen sollten, dieses Abkommen, wenn wir das verifizieren können, dann würden wir auf jeden Fall das veröffentlichen. Ja. Herr Götz, ich frage auch deswegen so stark nach, weil die EU ja zum Beispiel eine neue EU-Richtlinie plant, die die Arbeit von Whistleblowern massiv einschränken sollen. Also die Stimmung ist auf jeden Fall gespannt gegenüber Whistleblowern. Und dann ist die Frage, ob so eine Kampagne in dieser Atmosphäre dienlich ist. Was meinen Sie? Ich meine nicht. Aber meine Meinung ist egal. Ich frage ja Sie. Ja, ja. Nein, also ich sehe einfach, dass die Bedeutung, wenn wir diese Abkommen, diese Handelsabkommen tatsächlich lesen können, dass das sehr wertvoll ist. Und die Tatsache, dass das absolut im Geheimen stattfindet, die Verhandlungen und die Bearbeitung dieser Abkommen, halte ich eigentlich für der Skandal. Und dass, wenn es rauskommt, wie auch immer, kann ich das nur begrüßen. Das sagt der investigative Journalist John Götz. Vielen Dank zu unserer Frage des Tages. Die Spendenkampagne von WikiLeaks steht übrigens inzwischen bei schon etwas über 40.000 Dollar.